Sie hören weiterhin Deutschlandradio Kultur mit dem Themenabend 1968, als alles möglich schien. Unsere Gäste hier im Studio sind Katharina Rutschke, ehemals SDS-Mitglied, Nils Kadritzke, damals im SHB, und Peter Radunski, seinerzeit RCDS. Wir sind in der letzten halben Stunde angekommen und wollen diese 30 Minuten nutzen, um Bilanz zu ziehen. Der Kampf um die Deutungshoheit von 1968 ist ja in vollem Gange. Hat die Studentenrevolte dem Land geschadet oder genützt? Die Bilanz hat Passiva und Activa, und wir werden nun schön dialektisch mit These und Gegenthese arbeiten und mal schauen, wo die Gräben dieses Deutungskampfes hier im Studio verlaufen. Also These 1. Aus der Studentenbewegung ist in Deutschland der Terrorismus der RAF entstanden, und dafür sind Dutschke und Co. wegen ihres schillernden Gewaltbegriffs mitverantwortlich. Oder die Gegenthese: jede soziale Bewegung trägt den Keim der Radikalisierung in sich. Dafür sind die Urheber nicht verantwortlich zu machen. Herr Kadritzke, welcher These stimmen Sie eher zu? Ich stimme keiner der beiden Thesen zu. Dann machen Sie die Synthese. Ja, ich will versuchen, wirklich an einer Synthese zu basteln. Ich glaube, man kann nicht leugnen, dass bestimmte Gruppen, die innerhalb der sogenannten APO sozialisiert worden sind, irgendwann auf die Idee kamen, dass der bürgerliche Staat, da er den Faschismus früher oder später automatisch aus sich hervorbringt, radikal bekämpft werden muss, und dass dazu jedes Mittel recht ist, inklusive Gewalt. Ich habe vorher auch den Punkt benannt, wo ich denke, dass ein wichtiger Umschlagpunkt war, der mehr und mehr Leute in diese Richtung gedrängt hat. Diese berühmte Schlacht am Tegeler Weg, als die APO für sich beanspruchte, erstmals die Polizei besiegt zu haben. Ich würde aber auf jeden Fall betonen, es war eine wirkliche Minderheit innerhalb der APO. Und man vergisst, wenn man diese These zu sehr strapaziert, die ganze breite Bewegung, die ganze gesellschaftliche Bereiche erfasst hat, Lehrer, Gewerkschafter, ganz normale Leute, die sich angezogen fühlten von dem anti-autoritären Tendenzen der APO und von den Zielen eines, nennen wir es nochmal pathetisch, Sozialismus mit menschlichem Gesicht. Und ich glaube, dass diese Leute sehr früh erkannt haben und auch versucht haben, das zu stoppen, dass eine terroristische Bewegung aus der APO heraus entsteht. Schon aus einem ganz einfachen Grunde. Ich fühlte mich und sehr viele meiner Freunde total verarscht von allen Leuten, die auf diese Schiene gesetzt haben, einfach weil die nicht diskutiert haben. Das war ja auch eine gute Tradition, dass man, wenn man was gemeinsam macht, vorher diskutiert und die Verantwortung gemeinsam übernimmt. Das waren Leute, die haben irgendwas gemacht, haben danach geschrien, die Polizei ist uns auf den Fersen und wir wollen jetzt Solidarität. Das heißt, es war ein Erpressungsmechanismus, den ein demokratisch denkender APO-Mensch, und ich glaube, die ganz große Mehrheit war dies, einfach nicht hinnehmen konnte. Es war also nicht nur die Tatsache, dass, wie Gollitzer mal sagte, nur Faschisten nicht drüber nachdenken, ob es Tote gibt oder nicht, sondern es war auch der ganz simple Aspekt, man ließ sich ungern oder man lehnte es total ab, dass Leute für einen agieren, dann behaupten, sie tun es für die Weltrevolution, und weil man ja selbst Träume hat, dann die Solidarität fordern, die sie vorher nie von uns eingefordert haben. Stimmen Sie dieser Synthese zu, Herr Radunski? Also ich bin insofern nicht so ganz auf der Linie meiner Partei, als ich in der Tat auch glaube, dass es nicht eine direkte Linie zu dem Terrorherbst von der APO, von der Studentenbewegung, von den 68ern aus gibt. Die gab es nicht, meiner Ansicht nach. Es ist in der Tat für mich auch das Argument, das Herr Kadritzke nennt. Die Gewaltfrage ist ja nicht von der breiten Diskussion wirklich erfasst worden. Es war ja in dem Sinne keine größere Gewaltfrage. Was man gemacht hat und was immer ein bisschen die Gefahr ist, wenn man sich radikalisiert, wenn man sich in seiner Begeisterung der Demonstration verfängt, dass man manchmal die symbolische Aktion wie ein Sit-in oder ein Teach-in oder so weiter plötzlich schon für eine Revolution hielt. Dass man das, ich sag mal, das Gespielte, die gespielte Inszenierung, die ja so eine kleine Grenzverletzung war, aber die darauf auch aus war, dass der Partner vernünftig genug war, vernünftig zu reagieren, also nicht etwa auf die Leute zu schießen. Deswegen war das so schrecklich, als Benno ohne Sorg, wenn auch vielleicht durch eine verirrte Kugel, aber bei einer Demonstration starb. Das war, und da kam natürlich dann schon mal der ein oder andere Gedanke auf, aber im Kern war dies keine Bewegung, die zwangsläufig in diesen Terrorismus führen musste. Das waren doch schon einige, die übrigens meiner Ansicht nach auch kein politisch-demokratisches Gehabe dieser Bewegung hatten, sondern die im Grunde genommen typische, etwas überkandidelte, selbsternannte Führerfiguren sein wollten. Lassen Sie uns mal zur zweiten These kommen. These, ohne die Studentenbewegung sind die späteren politischen Bewegungen in Westdeutschland nicht denkbar, also Anti-AKW-Bewegung, Umweltbewegung, Friedensbewegung, Menschenrechtsbewegung. Und die andere These, die dahinter steht, eigentlich haben die 68er den Demokratisierungs- und Liberalisierungsprozess durch ihr, sagen wir mal, jakobinisches Gebaren eher behindert als gefördert. Welche These stimmt eher? Frau Rutschke? Ich stimme der zweiten These zu, also die erste halte ich für vollkommenen Blödsinn, denn das Diskutieren oder Demonstrieren, davon war ja nun schon oft die Rede, das wurde ja eigentlich in dieser Zeit von diesen jungen Leuten teilweise mit richtigen Zielen, mit falschen Zielen, ohne Ziel. Es wurde ja wahnsinnig viel demonstriert und diskutiert und jede Frage erörtert. Das war eigentlich das Typische daran, dass dieser Habitus eingeschliffen wurde, dass ein gewisser Habitus der Selbsttätigkeit, der Artikulation von jedem. Und das betraf ja jetzt nicht nur Leute, die im direkten Sinne politisch sind. Wir dürfen nicht vergessen, finde ich, in dieser Debatte, dass der eigentlich wichtige Punkt, und den haben ja manche Konservative auch ganz gut erkannt, also ich habe nochmal so ein Resümee von Herrn Schönbohm gelesen. Mhm. Wohl Schönbohm. Dem anderen, dem Bruder, der in der Zeitung war, die Wertezerstörung der bürgerlichen Welt, das 68 Anlass, nicht die RAF und den Terror, das haben wir ja geregelt irgendwie, sondern eben die Zerstörung der bürgerlichen Wertewelt, des Leistungsgedankens und so weiter und so weiter. Aber das waren eigentlich die Punkte, die wirklich interessant waren, dass die Leute sich selbst bewegen lernen, außerhalb von Institutionen, innerhalb von Institutionen. Es wurden ja nicht nur die Schulen verändert, Kinderläden gegründet, die Kitas beeinflusst auf die Art und Weise. Natürlich wurden auch überall mal politische Indoktrinationen mit Fünfjährigen gemacht. Also was anderswo wurde eben gebetet. Also das ist für mich nicht so ein ganz großer Unterschied. Naja, also es wurde, die Ärzteschaft hat sich verändert. Wer sich noch erinnert zum Beispiel an ein Krankenhaus von 1970, das waren Kasernen. Das waren, im Grunde wurden sie kommandiert. Der Arzt war der Gesundheitsführer, selbst der Arzt, den sie bezahlten mit ihren Krankenhausbeiträgen. Heute sind sie Kunde, Klient, wird freundlich behandelt. Es gibt auch im Grunde, wir leben sicherlich nicht in einer Gesellschaft der Gleichen und Gleichberechtigten. Aber gewisse Klassendünkel, ja, das finde ich zum Beispiel für ein viel wichtigeres politisches Ziel, was erreicht worden ist, als politische Diskussion über, hat man sich da richtig geäußert und hat man da die richtige Resolution abgeliefert, denn auf was anderes lief es ja nie raus, ist ja niemand wie im Spanischen Bürgerkrieg hin und hat gekämpft auf Seiten der Roten. So, da hat sich wirklich einiges geändert, Ärzteschaft, Gewerkschaften, Schulen, überall ein anderer Ton, Bürgerinitiativen, Stadtteilinitiativen. Zuerst machen sie Basisgruppen und wollen die Leute agitieren. Und nachher hatten wir bei uns, wo ich jetzt wohne, in der Hornstraße, eine große Kiezinitiative, die eine Kiezbegrünung gemacht hat, die bis heute, und ein Stadtteilfest jedes Jahr, das 20 Jahre existiert hat. Herr Radunski, gerade die konservative Seite des politischen Spektrum sagt immer, die 68er haben da eigentlich mehr Unheil angerichtet, als sie Gutes bewirkt haben in der breiten Wirkung. Sehen Sie das auch so? Das kann ich überhaupt nicht teilen, denn wenn man die 60er Jahre richtig sieht, dann saß man immer einer Amtsperson gegenüber, ob es eine Krankenschwester, ein Zahnarzt, ein Lehrer, ein BVG-Schaffner war. Das waren alles Amtspersonen. Und wehe, sie haben da mal was kritisiert, obwohl sie recht hatten. Zum Beispiel, dass sie ihm 10 Mark gegeben haben, der das vergessen hat und ihn nicht richtig rausgegeben hat als Junge. Das hätten sie mal erleben müssen. Da haben sie gar keine Chance gehabt. Und siehe da, das hat sich geändert. Man traute sich, was zu sagen. Und was eben immer übersehen wird, was ich persönlich vor allen Dingen mitgemacht habe, wir haben alle das antiautoritäre Element gesehen. In der CDU ist ein Kreis entstanden, der sich sehr stark auf um die Sonder herum eine Zeitung gegründet hat und der sich sehr stark der Revolution in der CDU, der Reform, wir haben gesagt, Revolution in verträglicher Dosis, nicht so dick, aber doch langsam. Und wir haben eine große Menge erreicht, haben selber auch ein Stückchen Verantwortung mitbekommen. Und insofern, glaube ich, ist in meiner Generation das weit über die reine Linke hinaus das Erlebnis, es gibt auch ein anti-autoritäres Dasein, das Entscheidende. Haben Sie etwas von den 68ern mitgenommen in die CDU? Da hat die CDU sich entwickelt in Abgrenzung zu den 68ern und zur Linken. Wir haben mitgenommen auf jeden Fall, das waren die Fragen, die ja deutlich waren, dass Politik sich nicht nur als Resultante des Materiellen darstellen kann. Der Aufbau war geschafft. Jetzt war die Sinnfrage gestellt, was macht unsere Gesellschaft? Wie verhält sie sich? Es begann ja die sogenannte tertiäre Dienstleistungsgesellschaft. Man fing ja an, völlig neu zu arbeiten und zu leben. Und all diese Fragen wurden schon aufgerufen. Und dann hat zum Beispiel die Frauenfrage, in der wir uns immer sehr stark auch engagiert haben. Also ich glaube, wir haben da eine ganze Menge von der CDU eingebracht, vor allen Dingen, dass wir diskutieren wollten. Ich meine, als ich in die CDU eintrat und dann mal vom Otto-Suhr-Institut, weil ich eine Arbeit drüber schrieb, fragte, wie ist denn euer Programm? Da sagte sie, junger Mann, wir haben kein Programm, wir sind eine Weltanschauungspartei. Und dass wir Programmdiskussionen dann hatten und ähnliche Dinge, dass wir überhaupt auch Mitglieder haben wollten, in breiterer Form. Das ist ja doch ganz beachtlich. Übrigens, die SPD hat riesig davon profitiert. 300.000 Mitglieder, glaube ich, was da für eine Demokratisierung war. Also ich will mal so sagen, unsere Demokratie war schon zu dem Zeitpunkt, als die 68er kamen, eine Demokratie. Aber sie hat mehr Demokraten bekommen, spontane, anti-autoritäre Menschen, die durchaus den Mund aufmachen. Und insofern glaube ich, dass bis heute von dieser Form des Lebens auch die verschiedenen NGOs, Bürgerbewegungen und so weiter profitieren. Nicht inhaltlich, aber vom Verhalten. Es war also mehr oder weniger, wenn Sie wollen, eine kulturpolitische, eine Veränderung im Kulturellen. Herr Karitzke, die SPD hat, das ist die eine These, einen guten Teil dieses 68er-Protestes integrieren können und daraus auch den Schwung gewonnen für die erste Phase der sozialliberalen Reformpolitik. Die Gegenthese lautet, parteipolitisch hat die Studentenbewegung der SPD geschadet, weil sie im Grunde schon vor der Linkspartei und vor den Grünen diesen ganzen romantisch-utopischen linken Flügel verloren hat, der mit Godesberg nichts anfangen konnte. Welche These stimmt eher? Ich glaube, es stimmt eher die zweite These. Es war wirklich ein großer und herber Verlust für die SPD, die ihre langfristige Erneuerungsfähigkeit und selbst ihre Möglichkeit, die kritischen Teile etwa der Gewerkschaften bei sich zu behalten, stark beeinträchtigt hat. Aber ich wollte allgemein Folgendes sagen. Ich stimme da Herrn Radunski sehr, sehr zu. Die Effekte sind in alle Richtungen gegangen. Es ist eine völlig müßige und theoretische Frage, die man heute noch gar nicht beantworten kann, ob es schneller gegangen wäre. Wer will das entscheiden? Ich glaube, also wenn sozusagen 68 nicht gewesen wäre, ob wir dann inzwischen im Jahr 2008 genauso weit wären. Das weiß ich nicht, das weiß niemand. Ich glaube nur, dass die Leute sich in die Tasche lügen, die sagen, es hat sogar retardiert. Das halte ich nun für ziemlich unwahrscheinlich und für ziemlich ausgeschlossen. Ich wüsste nicht, wo die Impulse hergekommen sein sollten, die von 68ern in die Geschichte hineingegeben wurden. Und es ist ja immer so, in der Geschichte kommt nie das raus, was bestimmte Bewegungen sich vorgestellt haben. Das Ergebnis ist immer eine Mischung von verschiedenen Einflüssen und das Mischungsverhältnis wird mal so beurteilt, mal so beurteilt. Ich glaube, in 10 Jahren werden wir wiederum eine andere These haben, was das Resultat von 68 betrifft, als wir es heute haben. Von daher finde ich es eine ziemlich müßige Frage. Und ich wollte nur noch einen Punkt anführen von Ihrer letzten Frage. Wir dürfen niemals vergessen, natürlich, dass auch Staat und diese APO zusammengespielt haben. Der Staat, wir haben es beim Fall Peter Urbach erwähnt, hat sehr wohl mitgespielt, hat ein Interesse daran gehabt, die APO in eine Richtung zu drängen, wo sie leichter zu bekämpfen und leichter zu denunzieren war. Und die Tatsache, dass etwa die ersten Waffen für die RAF auch vom Berliner Staatsschutz stammten, ist, glaube ich, ein Symptom dafür, dass hier von verschiedenen Seiten ein sehr komisches Spiel gespielt wurde. Ja, aber die waren so dumm und haben sie auch natürlich genommen. Die Dummen gibt's immer. Das ist für mich das Entscheidende und das waren Leute, die hätten es wirklich besser wissen müssen. Ich finde, ich möchte doch noch mal was zur SPD sagen, Herr Kadritzke. Also ich fühle mich, ich bin nicht Mitglied, muss ich dazu sagen. Ich bin da schon nie, seit 67. Ja, also wie gesagt, aber ich fühle mich tief verbunden, sage ich ganz frei und heraus. Und ich würde Ihnen auch widersprechen. Also wenn ich mir die Biografien verschiedener SDS-Genossen nochmal angucke, da gibt es sehr verdienstliche Leute, die haben sich dann der SPD und anderen da wieder angenähert und die haben das Godesberger Programm ganz gut verkraftet und es gibt andere, denen man nicht hinterherweinen sollte. Also dass da ein großes kritisches Potenzial verloren gegangen ist, das wir damals herangezüchtet haben, das sehe ich nicht. Die sind in die K-Gruppen gegangen und späterhin sind sie dann doch, also ich habe zum Beispiel einen Freund von uns, der war erst in der GIM bei den Trotzkisten lange und dann ist er brav in die SPD eingetreten. Das waren nämlich die 300.000 Leute zwischen 18 und 25, die Zahl verdanken wir Gerd Köhnen, die zwischen, also im Alter, ja, also wirklich junge Leute, wenn es jetzt um die Studentenbewegung geht und die Integration in die SPD eingetreten sind zwischen 69 und 72. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Und da kann man nicht sagen, dass da irgendetwas stattgefunden hat, weil, ich will jetzt keine Namen nennen, Herr Enzensberger oder Herr Diese nicht in die SPD gegangen sind und sich über die lustig gemacht haben oder die Initiativen nicht mehr unterstützt haben. Gut, also wir halten fest, einen immensen Politisierungseffekt in der gesamten Gesellschaft. Es ist eher das, was, ja, das war, also wie Sie richtig sagen, die CDU wurde ja und hat ja immer noch so gewisse Aspekte, trotz Rita Süssmuth, Honoratiorenpartei. Da wäre ich nie hingegangen, da wären auch junge Leute nicht hingegangen und hat sich erst langsam von diesem Image und diesem Habitus überhaupt frei gemacht. Deswegen gingen die jungen Leute natürlich in die SPD. Das war Politik. Ja. Eine These habe ich noch. Die 68er haben durch ihren undifferenzierten Antifaschismus und ihre selbstgerechte Attitüde das verunsicherte Bürgertum eher darin bestärkt, die Auseinandersetzung mit dem NS-Regime zu vermeiden. Gegenthese, die Auseinandersetzung begann in diesen 60er Jahren, wurde aber erst massenwirksam durch Serien wie Holocaust. Wie sehen Sie das, Herr Kretzke? Da muss ich wirklich sagen, ich glaube, dass ohne 68 auch die Serie Holocaust gar nicht ins Fernsehen gekommen wäre. Das heißt also, es wurde ein öffentliches Bewusstsein und eine öffentliche Neugier auch in den nachwachsenden Generationen erzeugt, die auch wiederum die Eltern, ja, vielleicht auf brutale Weise, aber doch auf dann sehr, sehr wichtige Weise gezwungen hat, sich mit den lange verdrängten Fragen zu konfrontieren. Und da bin ich ganz entschieden der Meinung, ohne 68 wäre das sehr, sehr viel langsamer gegangen. Und ich glaube sogar, es bestand echt die Gefahr, dass diese Phase überhaupt nicht mehr zur Sprache kommt. Gegenrede von Herrn Radunski? Also keine Gegenrede, sondern im Teil eine Bestätigung. Gut, der Auschwitz-Prozess wäre sicher auch ohne die Bewegung gekommen. Aber der Hinweis auf die faschistische Vergangenheit, die eine große Hypothek für uns bedeutet und die auch unsere künftige Politik mitbestimmen musste, diese Überlegung, was da war und wie wir das verhindern können, der ist sehr gut herausgearbeitet worden. Ich bitte auf eins hinzuweisen. Die CDU hat damals enorm aufgenommen. 65 gab es die große Rede des Innenminister Bender, der ja die Verjährung der Verbrechen des NS-Regimes verlängerte, was ja für deutsche Juristen schon ein mittlerer Horror war. Aber wir haben es damals angeregt und auch gemacht, mit den anderen Parteien natürlich auch. Und das war nicht zuletzt auch ein Ergebnis dieser vor allen Dingen in der Frühphase sehr stark auch antifaschistisch bedingten und diskutierenden Studentenbewegung. Also auch hier liegt eindeutig ein Pluspunkt, gar kein Zweifel. Gucken Sie sich die Schulbücher an vor 65. Es ist ein Horror, heute zu lesen. 68 ist heute ein Mythos, an dem die Beteiligten nach 40 Jahren immer noch mitschreiben, was es für die Historiker ja manchmal ein bisschen schwer macht. Wie auch immer, schon vor fast 20 Jahren, also 1989, hat sich Ortrud Beginnen vorgestellt, wie das wohl sein wird, wenn die 68er mal alte und greise Leute sind. Stammheim für 68er. Meine Lieben.